Live 4. Wir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Freunde. Freunde, Schüsse auf den Oligarchen. So hatte ich diese Sendung zunächst betiteln wollen. Die bewegte Geschichte der Ukraine nämlich. Und sei es auch nur die der letzten 20 Jahre. Sie trägt auch Züge eines handfesten Thrillers. Es gab sie, die Gewehrsalven auf dem Rollfeld eines Flughafens, ebenso wie die hochgehende Bombe im VIP-Bereich des Fußballstadions von Donetsk. Die Umstände der Taten freilich, sie bleiben bis heute ebenso im Dunkeln wie das Verschwinden von MH370. Um das sich bereits derart abstruse Verschwörungstheorien und Fantastereien ranken, dass ich denen hier aus Respekt vor den mutmaßlichen Opfern dieser mutmaßlichen Katastrophe erst gar nicht nachsteigen will. Keine Sendung, also über wiedererwachte Urzeitmonster der Marke Godzilla oder ähnlichen Quatsch. Punkt. Was tun also in solcherlei bewegten Zeiten als vergleichsweise kleiner Radio-DJ, der sich früher gern auch mal als kleiner korrupter Radio-DJ bezeichnete, weil er gelegentlich Musik von Freunden spielte oder von guten Bekannten und sich damit natürlich dem Verdacht aussetzte, der Kerl ist korrupt. Ist er natürlich nicht. War er nie. Aber als die Sache mit dem Radio damals bei einem kleinen Lokalsender ihren Lauf nahm, lag es natürlich auf der Hand, Musik auch von Leuten aus der näheren Umgebung zu spielen, die man abends dann in irgendeiner Kneipe wieder traf. Und so konnten durchaus Freundschaften entstehen. Einige wenige Freunde haben mir im Lauf der Jahre dann auch ihre weiteren Veröffentlichungen immer mal in die Hand gedrückt. Erfreulicherweise ohne großes Gerede. Wenn dir die Platte nicht gefällt, kannst du sie ja deinem Friseur schenken oder der Pförtnerin des Funkhauses. Das war zumeist alles, was sie sagten, wenn sie denn überhaupt etwas sagten. Ich tat weder das eine noch das andere. Platten von Freunden wirft man nicht weg. Auch wenn man sie nicht öffentlich aufführt. Man behält sie. Und denkt sich in bewegten Zeiten zunächst: Solltest du heute nicht vielleicht einmal etwas von den Cold War Kids spielen, den Kids des Kalten Krieges also? Gute Band. Und passen würde es ja. Seien wir bitte ehrlich, passen tut da gar nichts. Nein, ich versuche mich einfach mal am Feuer der Freundschaft zu wärmen und schlage vor, Hermann aus Aachen. The Aachener. Wie wir, die wir ihn kennen, nennen. Du machst jetzt einfach mal den Anfang. Ich bin vermutlich nicht der Einzige, der nach Kräften versucht, seine Geburtstage so gut wie eben möglich zu ignorieren. Immer geht das nicht. Vor Jahren klingelte es am frühen Abend an der Haustür. Ich öffnete, draußen stand Hermann mit seinem Akkordeon und spielte mir die Happy Birthday-Melodie. Das war vielleicht eine Überraschung. Hermann the Aachener. Irgendwann innerhalb der letzten Silvesternacht hat Hermann mir nun seine erste eigene CD zugesteckt, aus der ich hier gerade Musik gespielt habe. Kannst ja mal schauen, hat er gesagt und etwas von einer Auszeichnung gemurmelt, die er dafür bereits eingeheimst hat. Beste Filmmusik, Deutscher Rock- und Pop-Preis 2013. Das klingt wie immer in solchen Fällen etwas ungelenk, bestätigt mich aber im Glauben, kein kleiner, korrupter DJ zu sein, wenn ich seine Musik auch an dieser Stelle mal platziere. Out of Paris heißt sein Album, an dem er nun seit 14 Jahren gearbeitet hat. Immer mal wieder was aufgenommen, verworfen, wieder aufgenommen und erneut verworfen. Bis sich nichts mehr verwerfen ließ. Out of Paris. Kennengelernt habe ich Hermann vor etlichen Jahren in einer kleinen Stadt in Belgien, vermutlich wohl Waregem. Er stand auf einer Bühne vor dem üblichen Arsenal an Keyboards. Von einem Akkordeon war nichts zu sehen. Mitglied einer Band war er, die ich nun seit 30 Jahren kenne, die Bollock Brothers. Deren Kopf Jock, ihre bei Geburt Schotte im Leben, eilte, als er mich sah, mit seinen typisch kleinen Schritten auf mich zu und rief laut zur Bühne: Herman! Dann kam jemand, den ich bisher nicht kannte, und Jock machte uns miteinander bekannt. Herman the Arkener, sagte er. Zunächst war ich enttäuscht, fehlte doch der bisherige Keyboarder Big Mark, ein massiger Kerl aus London mit gut und gern 150 Kilo auf den Rippen. Jock sagte, Big Mark hänge in einem Aufzug fest und könne aufgrund seiner Körperfülle nicht so ohne weiteres befreit werden. Daher ab jetzt also an den Keyboards Herman the Arkener. Gut. Auf seiner CD und als Akkordeonspieler nennt Hermann sich übrigens Hey Joe Schenkelberg. So heißt er ja auch bürgerlich, Schenkelberg. Die Sache mit den Bollock Brothers und Hermann ging dann übrigens auch irgendwann zu Ende. Unsere Freundschaft aber, die blieb. Apart too soon. If I never make my way to you, if I ever catch my heart alive, I'm condemned until the day I die. If I ever start to make my teach my fate a walk, and I can't go on much more with my hands on the kneeling floor. So I know it's a burning must till my blood has all turned to dust. I walk towards the door while my troubles pile up more, and I never will understand the way my troubles know where I am. Troubles may reappear, I would burn out my soul right here. Or if my world all tumbling down, I'll be frozen in a cold, cold ground. With my heart out here in my hand, I just wanna be a loving man. But with my world tumbling down, I'll be happy when you're not around. But I might just walk away. Freunde, Tex Napalm. Ich glaube, er kam aus Gladbeck, vielleicht auch Dorsten, irgendwo da oben an der Lippe. Ein kleiner, drahtiger Kerl, dessen Tätowierungen auf beiden Armen auf mich, ehrlich gesagt, von Anfang an total konfus wirkten. Ein Motiv rankte sich da ins andere. In dieser Form habe ich das bisher bestenfalls bei Isaac Brock gesehen, dem Kopf der US-Band Modest Mouse, oder aber bei Dominik Schmidt, dem Innenverteidiger von Preußen Münster. Tex ist ein super Typ, mit einer besonders hervorstechenden Eigenschaft. Tex nämlich redet bisweilen ohne Punkt und Komma. Tex, halt jetzt echt mal die Schnauze. So viel an Direktheit ist unerlässlich im Umgang mit ihm. Jeder weiß das. Oder ist dir jemand, der von, sagen wir, mittags um 2 bis nachts um 4 die komplette Diskografie von Iggy, seinen Stooges, den Ramones, der Birthday Party, Nick Cave und den Beasts of Bourbon mit Tex diskutieren möchte? Ein Kinderspiel, wenn man nicht einschreitet. Tex lief größtenteils in Dortmund herum, hat auch nach meiner Erinnerung irgendwo in der Nordstadt vor gar nicht allzu langer Zeit seine Hochzeit gefeiert. Er ist Musiker, durch und durch, hat sich aber ständig mit irgendwelchen anderen Jobs über Wasser halten müssen. Letztens hörte ich, er hätte einen Australien-Trip gemacht und sei da, wohl in Melbourne, in einen ganzen Haufen von Leuten gelaufen, mit denen man spielend leicht von mittags um 2 bis nachts um 4, siehe eben Nick Cave, Beasts of Bourbon und so weiter. Für mich war Tex offen gestanden schon immer ein verkappter Australier. Wieder zurück in Good Old Germany gab es wohl mächtig Ärger. Tex nämlich beichtete seiner Frau, er wolle nach Australien, für immer. Die fackelte wohl nicht lang und warf ihn kurzerhand aus der Wohnung. Einige Tage lang hat er dann wohl nachts in diversen Proberäumen befreundeter Bands übernachtet und sich gequält. Viele von uns werden so etwas kennen. Dann hat er seine Habseligkeiten zusammengepackt und sie verschiffen lassen, nach Australien. Einem gemeinsamen Freund von uns hat er nun ausgerichtet, er käme allerdings womöglich schon bald wieder zurück nach Deutschland. Diesmal freilich als Bassist mit den australischen Beasts of Bourbon. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me free, careless, keep your mind. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Thank you. Gerade gehört Hank mit seiner Band The Raymen, nicht zu verwechseln mit Raymen, der ehemals aus Süddeutschland kommenden Band, die sich im Übrigen auch anders schreibt. Mit Hank ging von Anfang an vieles schief. Kennengelernt habe ich ihn eigentlich bestimmt 10 Mal. Zu einer Zeit, wo er bisweilen schon vor seinen Auftritten betrunken war und auf der Bühne verdammt zu kämpfen hatte. Wir wechselten im Laufe diverser Abende immer mal ein paar Worte, so gut es eben ging. Dann aber rief jemand meistens, Hank, du musst jetzt mal langsam nach Hause. Und Hank torkelte aus dem Laden und warf sich in irgendeinen Wagen. Dann aber waren wir einmal fest verabredet, tagsüber, nüchtern, in seiner Heimatstadt Lünen, oben an der Lippe. Lünen, Stadt im Grünen. Ich stand am Bahnhof dort, hatte ein paar Meter weiter geparkt. Er fuhr mit seinem Eiswagen vor. Ja, Hank verkaufte Eis an Schüler, fuhr in den Pausen und nach Schulschluss die entsprechenden Schulen ab und lockte die Kids an seinen Bus, indem er aus der Musikanlage überlaut Titel von Metallica dröhnen ließ. Ich machte Anstalten, in seinen Wagen zu klettern, doch Hank ließ das nicht zu und verwies auf Hygienegesetze. »Kann ich nicht machen, Alter«, sagte er. »Spinnt der Kerl«, dachte ich. Hank schlug vor, ein Waldcafé außerhalb der Stadt anzusteuern. Ich könne ja mit meinem Wagen hinter ihm herfahren. Es gab ein neues Album von ihm. Ein WDR-Sender wollte darüber einen Bericht mit Interviewtönen haben. Nun gut, ich folgte also ihm mit seinem Eiswagen und wir landeten schließlich bei Mutter Stuff, einer Waldgaststätte an einer Bundesstraße nicht weit von Lünen entfernt. Wir orderten Kaffee, ich begann mein Interview. Dass während seiner Ausführungen immer mal wieder tonnenschwere Lkw die Straße entlang bretterten, beachtete zwar ich selber nicht weiter, wohl aber wenige Tage später die Redakteurin der fraglichen Sendung. Ihr war aufgefallen, dass mein Beitrag über Hank zum großen Teil aus vorbeifahrenden Lastern bestand. Brumm, brumm, nochmal machen, sagte sie. Innerhalb der zweiten Version dann hatte ich Hanks Albumtitel falsch übersetzt. Billion Sellers. Für mich, klarer Fall, waren das Billionenverkäufe. Was natürlich falsch ist. Billion heißt in Wahrheit Milliarde. Ich kenne in der englischen Sprache keine weitere Falle, die so mies ist wie diese. Nochmalige Korrektur also. Wir können Freunde bleiben, sagte ich Hank, aber über dich mache ich nie mehr was im Radio. Unser Bier tranken wir fortan im Greif, eine Gaststätte ganz am Ende von Lünen Richtung Werne, auf der linken Seite. Bei einer Gelegenheit sagte ich ihm, Hank, du singst schief. Groß beeindruckt zeigte er sich davon freilich nicht. Einem seiner Auftritte wohnte auch einmal seine Mutter bei. Er hatte mich ihr bereits in Lünen mal vorgestellt. Das war eine große Ehre. So kannte ich ihn nun auch bei seinem bürgerlichen Namen, den er ansonsten hütete wie einen Schatz. Auch ich hüte und hütete ihn, denn wer meinen bürgerlichen Namen weitererzählt, den nagele ich mit den Eiern an die Wand vom Greif, drohte er immer mit seiner Grabesstimme. Alle Eingeweihten hielten sich entsprechend an ihr Schweigegelübde, was auch sonst. Die alte Dame übrigens, Hanks Mutter, stürzte nach seinem Auftritt auf dem Weg zum wartenden Taxi so unglücklich, dass sie sich den Knöchel brach. Einmal mehr ein Abend, an dem alles, aber auch wirklich alles, gründlich schief ging. Hallo, hier ist das Wickfuck-Studio. Mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Wieder einmal war es für Inge soweit. Wie jedes Jahr fährt sie im Urlaub nach Italien ans Meer. Aber nicht nur der Sonne wegen, oh nein. Schon in frühester Jugend hatte sie hier ihre tollsten Erlebnisse. Natürlich sexueller Art. Längst hatte sie herausgefunden, dass die Südländer auf ihr blondes Haar flogen. Wie das Licht die Insekten, so zog ihr Haar die Männer an. Wir wollen Freiheit! Gentlemen, Madame et Monsieur, hier sind wir wieder, hier ist das. Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kameraden, Kameräde, Fahrräder, Motorräder und so weiter. Wir freuen uns, Sie heute wieder begrüßen zu dürfen, und zwar hier im... ist happy und alles lacht. Und wenn Sie sich fragen, warum, hier ist die Antwort. Denn es kommt das Freak-Fuck-Studio. Ja, meine Damen und Herren, hier sind wir wieder. Hier ist eine neue Produktion des Freak-Fuck-Studios. Freunde, mein bester Freund Roger Trash verstarb im Alter von nur 52 Jahren im August 2011. Wir hatten lange Jahre zusammen gewohnt, die klassische Männer-WG, wenn man so will. Er als stets umherstreunender Musiker, ich als Journalist. Oft saßen wir am Küchentisch, redeten und redeten und fabrizierten teilweise auch recht böse Scherze über dieses Musikbusiness mitsamt seinen Auswüchsen. Irgendwann begann Trash, dessen musikalische Ausrichtung tief im Sound der 70er Jahre verwurzelt war, seine Erlebnisse aufzuschreiben. Immerhin spielte er Jahr für Jahr auf, wie man schon mal sagte, so gut wie jeder Toilette zwischen Spree, Lübeck und Bodensee. Er veröffentlichte Bücher, begab sich auf umfangreiche Lesereisen, tingelte durch Nordseebäder und fand irgendwie immer kleine Verlage, kleine Label, die bereit waren, seine Werke, CDs oder aber Bücher zu veröffentlichen. Wenn er gerade mal nicht auf der Bühne stand, ging er morgens nach dem Frühstück zur Sparkasse, um einen neuen Überziehungskredit auszuhandeln. Oder aber er fuhr Medikamente aus, stundenweise. Für ein gelungenes Video ließ er sich von einem Kirmesboxer der bekannten Schlütertruppe vor Publikum im Zelt umhauen, oder aber er jobbte als Kassierer in einem Sexshop mit angeschlossenen Kinoräumen und schrieb Texte, wenn da gerade mal Zeit war. Er brachte seltsamste Audiokassetten von dort mit nach Hause, die, bevor es darauf zum großen Stöhnen kam, so herrlich bescheuert waren, dass wir beide den erzählerischen Anfangsteil dieser Porn-Stories auswendig herzusagen wussten. Klar, dass Trash solcherlei Mitbringsel auch in seiner Musik unterbrachte, die mehr und mehr auch einen collagehaften Touch bekam, bisweilen auch aus hörspielartigen Szenen bestand. Da gibt es zum Beispiel die Ankunft einer Band in einer Kneipe und das Zusammentreffen dort mit dem Inhaber, der den Musikern erklärt, wie die Dinge bei ihm im Laden so zu laufen haben. Hallo, seid ihr von der Kapelle? Hi, Kalle, nee, wir hatten telefoniert, oder? Seid ihr gut übergekommen? Ey, setzt euch erstmal hin, macht das mal rüber. Wollt ihr was trinken, oder? So. Jenny, 2 Krefelder und Kaffee. Also pass mal auf, das läuft hier so folgendermaßen. Ihr müsstet vielleicht mehrere Sets spielen und zwischendurch so 30 Minuten Pause oder so. Ne? Ich muss ja auch irgendwie getränkeumsatzmäßig da ein bisschen was machen. Ne? Und wäre echt geil, wenn ihr ein bisschen was von Stones oder Marius so spielt, weil da fahren die Leute ja total auf ab. Ich meine, so bei unbekannten Bands, das ist schon schwer, euch kennt ja keine Sau hier, ne? Und ich meine, die Konzerte, das mache ich so hobbymäßig, da lege ich da eh nur drauf, ne? Also dann haben wir noch ein bisschen so Probleme hier mit den Nachbarn wegen der Lautstärke. Also wenn ihr vielleicht ein bisschen so ab 22 Uhr da ein bisschen runterdrehen könntet, ne? Weil sonst stehen sofort die Puppen hier. 9:55 stehen die hier, ne? Und wann ihr anfangen sollt? Ja, so kurz vor 10, würde ich sagen, ne? Gucken wir mal ein bisschen, was so los ist. Bühne da vorne in der Ecke habt ihr gesehen, ne? Könnt ihr eventuell den Billardtisch noch in den Keller tragen? Das wäre echt geil, ne? Der Kicker da müsste allerdings stehen bleiben. Könnt ihr ja Boxen aufstellen, oder? Ja. Nee, das läuft sonst ganz gut hier. Ja. Bühne zu klein. Ey. Hör mal, da haben die Commitments schon gespielt. Mit 14 Leuten haben die da gestanden. Ja, 14 Leute, sag ich dir. Die Bude hat gebrummt hier, da kannst du dir nicht vorstellen. Also getränketechnisch machen wir das so 3 Marken pro Mucker. Und ihr könnt auf die Marke auch eine Frikadelle kriegen. Ne? Mit Brötchen, ne? Brötchen ist mit drin. Nee. Weil neulich war PV Blues Gang hier, die haben für 700 Mark gesoffen und du, da wirst arm bei. Ne? Ja, was haben wir noch? Garderobe haben wir leider nicht, ne. Aber könnt ihr eventuell in der Küche da im Gang. Ne? Den Wagen könnt ihr draußen schlecht lassen. Da ist absolutes Halteverbot. Also am besten Tiefgarage. Müsst ihr euch allerdings mit dem Einladen nachher ein bisschen beeilen, weil die macht um 0 Uhr dicht und bis 11:45 müsstet ihr schon mucken. Ne? Ja, sonst glaube ich, gegen 12 wird es bestimmt tierisch voll, weil heute Abend ist noch Karaoke. Und das ist einfach brechend voll da. Ich meine, ich stehe da nicht drauf, aber ich will es so machen. Ne? Laden muss laufen. Ne? Also am besten startet ihr einfach mit einer alten Status Quo Nummer oder so, denn habt ihr schon gewonnen, ne? Da stehen die Leute drauf und du, Anfang des Monats, die wollen saufen, ne? Die wollen eine Dröhnung kriegen, ne? Dann läuft das schon klasse, ne? Das sind doch arme Schweine. Ne, wegen Übernachtung, also das klappt leider nicht, ne? Wir sind gerade am Tapezieren und das wird leider keiner. Ne, da müsst ihr schon fahren. Ja, ihr habt ein bisschen schlechten Termin heute, weil Pur spielt in der Stadthalle. Und da weiß ich echt nicht, ob heute Leute kommen. Also müssen wir einfach mal gucken. Müssen wir einfach sehen. Kasse macht ihr selber, ne? Jo, hör mal, ich muss einheizen. Ne, ich komme später mal vorbei. Haut rein, ciao. Ja, wir spielen Rock'n'Roll. Und manchmal ist es nicht so doll. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Jahr. Macht's gut, ne? Ciao. Freunde, der Dortmunder Westfalenpark ist immer dann besonders schön, wenn dort das Tussie Beats Festival stattfindet. Jeweils Ende Juli, seit rund 20 Jahren nun schon. Irgendwann sah ich dort zwei schmächtige, dunkelhäutige Kerle mit Ameisenmasken vor dem Gesicht über die Bühne wirbeln und war vom Fleck weg mächtig beeindruckt. Aus den Boxen dröhnte die Instrumentalversion von Wearing My Rolex, der größte sogenannte Bassline-Hit des damaligen Sommers vom englischen Rapper Wiley. Nach dem Auftritt der beiden dachte ich mir, die sprichst du jetzt mal an, und also geschah's. Auf diese Art lernte ich Jerry und Joe Bim kennen, die beiden indischen Brüder aus Herne. Solar Plexus hieß ihre Grime-Crew, aber da gab es noch etliche Querverbindungen mehr. Ich lernte innerhalb kurzer Zeit die bezaubernde Sängerin Danya Atari kennen und wurde ebenfalls einem Typen vorgestellt, der auf dem Cover seiner schon länger zurückliegenden Debüt-CD im Bademantel vor einem Pool posiert, mit einer Pfeife im Mund, einer mächtig trashigen Sonnenbrille auf der Nase und einem Gewehr über der Schulter. Zu seinen Füßen ein Hund, weiter hinten am Rande des Pools eine Bikini-Schönheit. Gestatten, Susanne Blech. Eigentlich heißt er ja Timon Kaleiter. Im Schlepptau hatte Timon weitere Musiker aus Herne, darunter Kai zum Beispiel oder auch Sebastian, Schlagzeuger und, wie ich inzwischen weiß, auch ein gewiefter Produzent. Die beiden indischen Brüder erzählten mir ihren Werdegang in geraffter Form. Indien, Schwelm, Herne. Und sie luden mich ein. Susanne Blech, diese mehr Bande als Band, live in Marburg. Ich war neugierig und machte mich auf den Weg, Wochen später. Unten im Keller des Ladens bereitete die Band den Auftritt vor. Timon zog sich einen Nylonstrumpf über den Kopf, außerdem hatte er plötzlich einen monströsen Schlagbohrer in der Hand. Jerry und Joe Bim, wie gehabt, mit Ameisenmaske. Auch einige Kissen wurden mit auf die Bühne geschleppt. Das Publikum im gut gefüllten Club blickte zu Beginn misstrauisch, teilweise ängstlich. Dann entlud sich alles in ekstatischem Tanz zu harten Elektrobeats. Gut so. Aber plötzlich geht der maskierte Timon her, wirft den Bohrer an und setzt ihn an die Kissen. Tausende von Daunenfedern fliegen durch den Raum. Kein guter Abend für eine Reihe von Allergikern, die hustend und würgend den Raum verlassen. Am 9. Mai, in wenigen Wochen also schon, erscheint das neue Album von Susanne Blech. Titel Welt verhindern. Schon die Namensgebung einzelner Songs lässt auch Nicht-Allergikern womöglich die Haare zu Berge stehen. Als da beispielsweise sind Messer aus Kerzen, Hände hoch Feuerwehr, Aktenzeichen Internet, Die Katze von Beate Zschäpe, Wir werden alle nicht Ernst Jünger. Nimm den Andi mit, ja lass den Andi rein, nimm den Andi mit. Jock. Jock McDonald, die Bollock Brothers. Jock ist mein Freund. Mitte der 80er Jahre lernte ich ihn kennen. Er kam gemeinsam mit seinem Nachbarn, dem Engländer Tom, Nachname unbekannt, in eine meiner Sendungen. Die kurz Bollocks gerufene Band spielte damals in ganz Europa, sogar in den USA. Insbesondere ein Song erwies sich als unglaublicher Türöffner, Faith Healer, im Original von der Alex Harvey Band. Die meisten Songs der Bollock Brothers sind eigentlich Coverversionen. Anfangs spielte die Band das komplette Programm der Sex Pistols einfach nach. Vielleicht hatte die Gruppe gerade deshalb, ausgerechnet in Großbritannien, nie sonderlichen Erfolg. Über manche Dinge schweigt Jock sich aus. Sein Alter etwa. Ich denke immer, wirklich älter wird er sowieso nicht. Irgendwie sieht er immer noch so aus wie damals. In Stuttgart besuchten wir mal ein Spiel des VfB gegen Celtic Glasgow. Alle in der Schlange vor dem Eingang tuschelten und zeigten auf Jock, weil sie glaubten, er sei Rod Stewart. Jock war total verlegen. Das einzige Mal in knapp 30 Jahren, dass ich ihn verlegen sah. Damals spielte Boris noch in der Band Der Hamburger an der Gitarre. Am nächsten Morgen, nach dem abendlichen Auftritt in Stuttgart, verschwand er auf Nimmerwiedersehen. Es ging um Geld, Streitereien um wirklich kleine Summen, aber das schien offensichtlich zu reichen. In all den Jahren tauchte Jock gelegentlich unvermittelt nachts im Studio auf. Hier also. Fast immer in Begleitung. Mal hatte er ein paar Kölner im Schlepptau, mal ein paar Belgier, darunter Gerald, der Einäugige, der König vom Flaßmarkt in Gent. Oder aber seinen Bruder und dessen Freunde. Dann gingen wir anschließend noch auf ein Bier um die Ecke. Wenn's ums Zahlen ging, kniff er sich umgehend die Taschen zu. Jock, du alter Geizkragen. Eigentlich mag ich ja keine Geizhälse, aber ihn mag ich. Und wenn er zum tausendsten Mal seine Geschichten über Herbert Grönemeyer und die Toten Hosen anstimmt, es gibt schließlich überall eine Tür, durch die man mal eben verschwinden kann. Jock kann reden ohne Punkt und Komma. Dagegen muss man gewappnet sein. Vor Auftritten im Sektor sagt er immer, Klaus, give us a plug, please. Sag das bitte durch und spiel einen Song. Nein, Jock, sage ich dann. Es muss passen. Und es passt halt nicht immer. Aber hier passt es. Jock ist ein Freund. Freunde. Freunde und ihre Musik im Radio. Leicht ist das nicht. Nicht immer. Nun ist Helmut im klassischen Sinne sicher kein Freund. Ich denke einmal, wir, die wir uns bisher vielleicht 4-5 Mal begegnet sind, wir mögen uns. Helmut ist Anfang 20. Ein ungewöhnlicher Singer-Songwriter, der seine Titel mit Hilfe von live erzeugten Loops bedächtig aufbaut und ihnen so eine regelrecht hypnotische Aura verschafft. Seine Ansagen tätigt er in englischer Sprache. Er lächelt, er spricht leise, verfügt über einen hintersinnigen Humor. Auch seine Zuhörer. Meistens lächeln sie. Als ich Helmut kennenlernte, gab er sich offiziell als Isländer aus. Steckte mir aber schnell, er heiße eigentlich Adrian und käme aus, ich glaube, er nannte einen Ort in Süddeutschland. Ich musste ihm versprechen, seine Legende nicht auffliegen zu lassen und hielt mich auch daran, indem ich ihn in folgenden Sendungen als jemanden ankündigte, der, wie ich sagte, wohl aus Island käme. Für eine ehrliche Haut ist so etwas ein schmaler Grat und manchmal bin ich versucht, jüngeren Musikjournalisten zu raten, Musiker als gute Freunde oder aber auch nur als herzlich gute Bekannte. Lasst bloß die Finger davon. Kauft euch lieber einen Hund. Gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian. Gute Nacht. Like